Judith von Lothar Trolle. Da ist Arphaxad, König der Madai. Er baut eine Stadt, Ekbatas. Das heißt Zusammenkunft. Mit Mauern 70 Ellen hoch. 70 Ellen? Das sind 140 Spannen. 140 Spannen? Das sind 420 Handbreiten. 420 Handbreiten sind 1680 Finger. Und mit Türmen 100 Ellen hoch. 100 Ellen? Das sind 200 Spannen. 200 Spannen? Das sind 600 Handbreiten. 600 Handbreiten? Das sind 2000 Finger. Und auf allen Seiten 20 Ellen dick. 20 Ellen? Das sind 60 Spannen, das sind 180 Handbreiten, das sind 720 Finger. Und die Tore der Stadt macht er hoch wie ihre Türme. Gegen Arphaxad auf aber steht im 12. Jahr seines Königtums das heißt Nabu, schütze meine Grenze. Und ihm helfen die von beiden Ufern des Euphrat und die aus der Ebene nördlich des Tigris und die aus den Tälern des Kaschmir und in der Ebene bei Reu. In einer Schlacht bringt Nabu, schütze meine Grenze, Arphaxad und das noch mächtiger geworden sendet Nabu, schütze meine Grenze, damit auch die sich ihm unterwerfen, Botschaften an die in Zilizien siedeln, an die in Damaskus und an die auf dem Libanon und auch zu denen in Galiläa und denen in der großen Ebene Estrikon und zu denen in Samaria und zu denen westlich des Jordan bis zu denen an der Grenze Afrika. Sie alle aber halten seine Botschaft für unbedeutend und lassen seine Boten unbeschenkt wieder davonziehen. Da fordert, sie hätten sich ihm nun zur Verfügung zu stellen, Nabu, schütze meine Grenze, seine Räte, Fürsten, Hauptleute, wie die wohl denken, wie berechte er auch diese Länder in seinen Besitz. Da fordert, Nabu, schütze meine Grenze, dass der sich ihm nun zur Verfügung stelle, seinen Feldhauptmann, Holofernes. Dass der Holofernes da ausziehe wieder diese Reiche, die da westwärts lägen und sonderlich gegen jene, die da meinten, kein Reich solle bestehen bleiben und auch keine von ihren Städten. Da fordert Holofernes seinerseits. Sie haben sich nun ihm zur Verfügung zu stellen. Die Hauptleute und Obersten des assyrischen Kriegsvolks. Und rüstet, was ihn da zur Verfügung stellt, aus. Und lässt sie alle, und das sind 120.000 Mann Fußvolk, dazu 12.000, die Pfeile abschießen können, die Reiter, die Bogenschützen mit ihren Wagen, ihren unzähligen Kamelen, Ochsen, Schafen. Getreide wird aus Syrien geliefert. Und all dem Geld und Gold, das ihm aus seiner Schatzkammer überlassen hatte, vor sich herziehen, über die Grenze hin, zum Angegebirge, im westlichen Zilizien. Und dort fallen sie über die Dörfer her. Und bedecken die Erde wie ein Schwarm Heuschrecken. Und fallen über das bis dahin so oft besungene Melot her. Und über die, die weiter südlich in Chelon wohnen. Und kommen zum Euphrat. Und kommen an sein Ufer gegenüber und erreichen Mesopotamien. Und kommen bis nach Mambre an der Küste des und fallen über die dortigen Städte her. Und bald ist alles, von Zilizien bis dort, wo Jafet anfängt, Eigentum von und nimmt sich von den Midian die Kinder und alles, was er dort in der Wüste von Paran sich nehmen kann und zieht zur Erntezeit weiter nach Damaskus und lässt dort alles Getreide verbrennen, die Weinberge und Wälder abholzen. Da lassen die Könige und Stammesfürsten Libyens, der Nilebene, des Ostjordanlandes, der syrischen Hochebene über Emissäre ihrer Städte Holofernes Botschaften überbringen. Ob er das, was er gegen sie hat, von ihnen nicht wegnehmen könne, ehe man umkäme und nichts gewänne, halte man es für besser, sich Nabu-Schütze meine Grenze zu unterwerfen, lebendig zu bleiben und sich ihm zur Verfügung zu stellen. Er solle also nicht nur ihre Städte sich nehmen, nicht nur das, was sie hätten. Er solle auch ihre Berge, ihre Hügel, ihre Flüsse, ihre Äcker, ihre Ochsen, Schafe, Ziegen, Pferde, Kamele sich nehmen. Und ihre Frau, ihre Kinder. Er solle zu ihnen kommen als ihr gnädiger Herr und sie zu seinem Nutzen gebrauchen. Holofernes aber verlässt seine Stellungen im Gebirge und fällt über die Städte und die Länder her, die er bis jetzt verschont hatte, die noch nicht in seinem Besitz sind. Und findet er unter ihnen einen brauchbaren Mann, nimmt er ihn mit sich. Und da ist keiner im Land, der nicht... holzt ihre Haine ab und zieht weiter ins Land Gaba und bleibt dort. 30 Tage. Nun hätten sie alle wieder da zu sein, seine Leute, und trifft Vorbereitungen. Becher ele, asher meashvim et eretz Yehuda, achen shomim al kach ki Holofernes. Und als die, die das Land Juda bewohnen, nun davon hören, dass Holofernes auf dass er mit ihrem Tempel, ihrer Stadt Jerusalem, das tue, was er anderswo schon getan hat. Da versuchen sie Verbindung aufzunehmen zu denen im Samariatal. Und machen aus ihren Bergen das, was man aus Bergen machen kann. Richten auf deren Höhen Beobachtungsposten ein. Ummauern erstmalig ihre Städte. Und was ist, wenn er sie doch belagere? Was muss da alles vorhanden sein? Legen Kriegsvorräte an und ahnen langsam, was da auf sie zukommt. Er kann sowohl von als auch aus Richtung kommen. Also muss man und verbarrikadieren ihre Zufahrtsstraßen. Und ihre Priester legen die Streitkleider an. Und ihre Kinder belagern die Tempel. Und alles schreit, schreit. Auf das sind die, auf das sind die, das sind die, das sind die. Man brennt Feuer ab. In denen man wem zu Ehren Tiere verbrennt. Und in ihren Schreikleidern, die Priester, streuen sich die anfallende Asche auf die Häupter. Holofernes aber, als er in den Bergen über den Städten die Rauchsäulen aufsteigen sieht, zu seinen Beratern: Was sind das da oben für? Welche? Warum kommen die nicht, wie die anderen, uns mit Musik und Zetra entgegen? Weiß man, wie ihre Städte beschaffen sind? Was haben wir? von denen zu erwarten. Sie kommen eigentlich aus Chaldea, tauchen aber dann in Mesopotamien auf. Hätten sie versucht, in Kanaan zu siedeln, da sie dort aber schwierige Zeiten hätten überstehen müssen, tauchen sie bald in Ägypten auf. 400 Jahre. Und man hätte dort in Ägypten mit einem Volk zu tun gehabt, das man nun nicht mehr auf den ersten Blick übersehen konnte. Aber dann, بعد هذا الصيف والفيضان تركزت الذاكرة ما ننو عمله ولم ننتهي. Dass wir nun schon wieder und das nach diesem Sommer, der uns bestimmt noch lange in den Hirnen stecken wird, mit einer Überschwemmung zu tun haben und es nicht aufhört, dass bei uns da und dort und da und da massenhaft krepiert wird, kann doch nur von denen kommen, die sich rächen, dass wir von ihnen Sklavenarbeit verlangen. Ägypten doch noch zu einer Flucht, die nördlich von Suez an einem Sandstrand des Roten Meeres endet. I am umlatz kenlicher Eritreer. Man hätte sich also doch weiter nördlich halten sollen. Wie nun weiter? Wir wollen nach drüben, übers Wasser, nach Mara, nach Elim, in die Wüste beim Sinai, beziehungsweise. Und da ist auch schon die Staubwolke zu sehen, die ankündigt: Die Ägypter kommen! Und denen wird schon einfallen, wie sie mit uns verfahren werden. In hat man einfach links, rechts und hinten Maschinengewehre aufgebaut. Und dann Nun hört man nur noch die Stille, die man hört. Stehen Hunderte, Tausende vor einer Küste. Aber keiner von ihnen guckt nach draußen, aufs Meer. Alle gucken hinter sich, nach dort, wo welche kommen, von denen sie nichts Gutes zu erwarten haben. Die immer näher kommen, aber da. Ein Ruf. Und dann. Noch ein Ruf. Und dann noch einer. Und dann wird, und das hört sich nun schon ganz anders an als die Rufe, die man vorher hören konnte, aber da wird es auch schon gesehen. Vor ihnen im Meer hat sich eine Gasse gebildet. Eine schmale Gasse, die aber breit genug ist, dass man bequem in Viererreihen durch sie hindurchgehen kann. Und diese Gasse wird nicht gebildet von Häusern, an denen sie vorbeiführt, sondern von zwei langen Mauern, bei denen kein Ende zu sehen ist. Und diese Mauern laden sie ein. Bo. Kommt, es geht weiter. Ihr wollt doch nach drüben, ans andere Ufer, nach Kadesh, nach Eilat, den Badestränden von Taba, der Shoppingmeile von, also los, habt keine Angst, sind wir auch aus Wasser, aus grauem, blauem Meerwasser. Wir stehen trotzdem fest. Guckt doch hin, keine einzige Pfütze liegt in eurer Gasse nach, also los, auf was wartet ihr? Aber erst als sie nach diesem Stundenfußmarsch drüben am anderen Ufer und nun zum zweiten Mal an einem Sandstrand ankommen und sich endlich wieder im Freien umdrehen und vor sich nun wieder Meer sehen, da ahnen sie, was da nun wieder passiert war. Von ihm, der sich, seit wann eigentlich, die Freiheit nimmt, nur von dem Gras zu fressen, das dort wächst, wo man auf einer Kuhweide Mauerreste sehen. Kann schon sein, dass hier einmal gebetet wurde, dass hier über die Tora gestritten wurde. Blut wird schon geflossen sein. Kein Wunder, dass ihm da Hörner wachsen, die mit jedem Tag länger werden. Er greift in dieser Nacht, da das Städtchen schläft, aus der Betstube der Schmerz des Psalms an den Ufern Babylons zu hören ist, die Sehnsucht besitzt, sodass er nicht anders kann, als sich auf seine Hinterhufe zu stellen und seine Hörner lang zu machen, lang, lang und nun noch länger, bis er von seinen Hörnern die Spitze einhacken kann in den unteren Rand der Mondscheibe, sodass er, der heute wieder einmal Vollmond ist, nicht weiter kann, dort oben auf seiner Himmelsbahn verharren muss und sich aus dem Mund eines Ziegenbocks die Fragen anhören muss. Mond, Mond, was hört man bei euch dort oben? Ist es Zeit, dass er endlich kommt, unser Messias? Aber da schüttelt der Mond nur hilflos seinen Kopf und wendet sich weiter nach oben an die Sterne. Habt ihr gehört? Hier wird gefragt, ob der Messias endlich kommt. Aber da fangen die Sterne nur an zu zittern, hören auf zu singen und auch sie verharren nun auf ihrer Bahn. Aber unser Ziegenbock wäre nicht unser Ziegenbock, wäre er einverstanden mit dieser Totenstille. Unser Ziegenbock nutzt die Gelegenheit, dass die Sterne so erstarrt sind und fährt seine Hörner noch weiter aus, bis zu ihrer äußersten Länge, bis sie bis oben zur Milchstraße reichen. Denn die Milchstraße ist ja bekanntlich keine Straße wie irgendeine, auf der Busse unterwegs sind, Radfahrer, Taxis. Die Milchstraße, von der hier die Rede ist, ist eine Ansammlung von vielen Feldern, die besät sind mit Perlen und Edelsteinen. Kostbaren Edelsteinen, die alle einmal im Paradies die Kronen der Gerechten schmücken sollen. Und wenn schon der Messias noch immer auf sich warten lässt, denkt da unser Ziegenbock, dann sorge ich für eine kleinere Freude und hacke aus den Feldern der Milchstraße einen Edelstein. Und noch einen Edelstein, und noch einen Edelstein, und noch einen Edelstein. Und die fallen dann nachts, Punkt 12, auf den Marktplatz des Städtchens und zersplittern dann in 1000 Splitter. Und geht dann jemand Punkt 12 oder später über den Marktplatz, sieht er es überall funkeln, funkeln, funkeln. Und er muss nur noch. Und er all sein Weg kein. Die Stadt liegt mitten im Flachland, kein Berg, kein Wald, kein Fluss und läuft in der Ebene aus. Sie fängt mit kleinen Hütten an und hört mit kleinen Hütten auf. Wo die Hütten abgelöst werden von Häusern, beginnt die Straße. An deren äußersten Ende liegt der Bahnhof. Hier kommt einmal am Tag ein Personenzug und einmal am Tag fährt ein Personenzug ab. Trotzdem haben viele Leute den ganzen Tag am Bahnhof zu tun. Мы двигались навстречу закату. Его кипящие реки стекали по расшитым полотенцам крестьянских полей. Тишина разовела. Земля лежала как кошачья спина, поросшая мерцающим мехом хлебов. Wir ritten dem Sonnenuntergang entgegen. Der schüttete siedende Ströme über die bunt bestickten Tücher der Felder. Vor uns die Ebene, ein Katzenrücken. bedeckt mit dem schimmernden Fell des Getreides. Und er? Er entschließt sich doch. Auch diesmal ist der große Baal zu Fuß unterwegs und Weg. Es fängt schon und an, dunkel zu werden. Sich schon dort zu fragen, da vorne in dem Hotel nachzufragen. Sie haben doch bestimmt noch. Und dann erweist sich der Mann, der an der Rezeption seine Anmeldung perfekt macht, seine Personalien notiert, ihm gibt die Schlüssel von dem Zimmer und erklärt ihm, in welchem Stockwerk er dieses Zimmer findet. Es ist, wie sich dabei herausstellt, der Betreiber des Hotels als einer seiner glühendsten Verehrer. Rabbi, will Sie wissen, was es für mich bedeutet? Rabbi Baal Shem in meinem Hotel? Nein, ihr seid mein Gast. So fragt er ihn am Morgen beim Verabschieden. Seid gesinnt. No. Hast du irgendein Anliegen? Zurzeit kann ich einiges erwirken. Nein, Rabbi. Wenn ich einen Wunsch habe, dann... Nur, ich soll bleiben gesund. Dann, dass ich auch weiterhin gesund bliebe. Da du keinen hast, aber egal. Ich soll diesen Brief beim Gemeindevorsteher von Brody abgeben. Von Brody. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich überhaupt nach Brody komme. Aber du kommst doch bestimmt in nächster Zeit dorthin. Dann bitte. Ja, Rebele, warte. Und der Hotelier verstaute den Brief, den ihm Baal Shem übergeben hatte, in der Brusttasche seines Jacketts. Aber da seine Frau ihrem Mann noch an demselben Tag ein neues Jackett kaufte, ein englisches Jackett aus englischer Wolle und gefüttert mit englischer Seide, dessen Ärmel sich bestimmt nicht so schnell abnutzen, hing bereits am nächsten Tag das Jackett mit dem Brief des Baal Shem, dort wo schon viele Jacketts, Hosen, Mäntel des Hoteliers hingen, die er alle schon lange nicht mehr getragen hatte, und auch der Brief des Baal Shem. So vergeht eine Woche, zwei Wochen, ein Monat, ein Jahr, 17 Jahre. Der Baal Shem ist inzwischen schon längst eingegangen ins Paradies. Doch der Hotelier erlebt schlimme Zeiten. Aufgrund des Fortbleibens von Gästen muss er bald seinen Gaststättenbetrieb einstellen. Er kann schon mehr nicht halten, sein Restaurant. Sein Hotel ist nur ein Hotel gar nicht. Und dann eröffnet man auch noch in Sichtweite seines Hotels ein Intercontinental. Und so heißt es bald, Käufer bitte melden unter Handynummer und auch das englische Jackett. Also muss er nun doch wieder auf das Jackett zurückkommen, das nun schon seit wie vielen Jahren ungenutzt in seinem Kleiderschrank ist. Ruft er aus, als er bei dieser Gelegenheit in die Brusttasche seines Jacketts greift und den Brief von Baal Shem zutage fördert. Warum ich dem Ruin nicht entgehen konnte? Baal Shem hatte mich um etwas gebeten und ich habe seinen Wunsch missachtet. Ich habe vergessen sein Bager. Und so macht er sich noch an demselben Tag auf den Weg, den Brief des Rabbi bei der Adresse abzugeben, die er etwas mühsam auf dem Briefumschlag entziffert. Können Sie mir sagen? Fragt er, als er nach zwei Tagen Fußmarsch, auch er legt den Weg natürlich zu Fuß zurück, auf dem Marktplatz von Brody ankam, die Verkäuferin des dortigen Zeitungskiosks. Wo ich hier einen Herrn finde? Er ist gewinn der Bürgermeister von der Stadt Brody. Er war der Gemeindevorsteher von Brody, oder ist es immer noch? Aber auch der Polizist, der an diesem Nachmittag auf dem Marktplatz Streife geht, zuckt nur die Achseln. Hier in Brody gab es noch nie einen Gemeindevorsteher mit dem Namen. Doch die Verkäuferin des Schuhsalons hat eine Idee. Dort in dem Rathaus hat man gerade gewählt. Schnell, laufen Sie. Drüben im Gemeindehaus hat man gerade einen neuen Gemeindevorsteher gewählt. Vielleicht wissen die Leute, die gerade aus dem Gemeindehaus kommen, ob wir in Brody schon einmal einen Gemeindevorsteher hatten namens und wo der jetzt wohnt. Guten Tag. Ich suche einen Herrn. Ich suche einen Mann. Er war hier in Brody der Gemeindevorsteher. Und ich soll ihm hier diesen Brief übergeben. Aber Herr, ist doch unser Gemeindevorsteher. Vorsteher. Eben vor 10 Minuten haben wir ihn zu unserem Vorsteher gewählt. Falls Sie ihm etwas zu überreichen haben, der dort drüben, der sich gerade mit den drei Frauen unterhält, das ist Herr Bürgermeister, unser neuer Gemeindevorsteher. Was wollen Sie? mir einen Brief von Baal-Shem übergeben. Wollen Sie mich? Baal-Shem ist doch nun schon seit über 15 Jahren tot. Aber dann wird der Brief doch geöffnet und der Gemeindevorsteher selber liest den Umstehenden vor. An den Gemeindevorsteher von Brody, Herrn. Zu Ihnen kommt der Mann und übergibt Ihnen einen Brief. Bitte nehmt euch seiner an. Er ist ohne eigenes Verschulden verarmt, also helft ihm, so gut ihr könnt. Helft ihm, also ihr geht, wie ihr kennt. Tut es nur aus dem Grund, weil ich Baal-Shem euch darum bitte. Natürlich fragt ihr euch, wie kann ich Baal-Shem, der vor knapp 10 Jahren gestorben ist, euch diesen Brief schreiben? Doch als Beweis, dass ich tatsächlich der Verfasser dieses Briefes bin, gebe ich euch jetzt ein Zeichen. Ja, der Schreiber findet den Brief. Eure Frau, Herr Gemeindevorsteher, liegt ja seit heute Morgen in Kindesnöten. Aber gleich wird man drüben in eurem Haus ein Fenster öffnen und man wird euch über den ganzen Platz zurufen. Es ist ein Junge. Es ist ein Junge. Und der Gemeindevorsteher hat den Brief noch nicht zu Ende gelesen. Da wird auf der gegenüberliegenden Seite des Marktplatzes ein Fenster seines Hauses aufgerissen. Und aus dem Fenster ruft eine Frauenstimme: Es ist ein Junge! Es ist ein Junge! Es ist ein Jingala! Es ist ein Jingala! Und noch am gleichen Tag überschütteten die Leute den Mann, der so verarmt war, dass er sich nicht einmal eine Jacke kaufen konnte, mit und mit und mit und mit und mit und mit. Und so ist er bereits am Abend. Und so ist er schon in dem Ofen. Euch werd ich. Und Holofernes mit seinen 120.000 Mann. 12.000 Mann. Verlässt seine Stellungen und bricht nun erneut auf nach. Tage später hat in Dothan nun keiner mehr einen Blick für den 13-Jährigen, der gerade für wie viel eigentlich von seinen Brüdern an einen ägyptischen Gemüsehändler verkauft worden war und der nun, seine Brüder sitzen da längst schon an 2 Tische verteilt in diesem Gartenlokal und die Kellnerin bringt ihnen gerade das erste Bier, einsteigen muss vorn im Fahrerhäuschen des kleinen LKWs des Ägypters, der es plötzlich sehr eilig hat. Der Josef ist dann noch beschäftigt mit dem Zuziehen der Beifahrertür. Kaum, dass er auf dem Fahrersitz Platz genommen hat, auch schon den Motor aufheulen lässt. Und da hat er auch schon den ersten Gang eingelegt und ab geht's. Denn in Dothan redet man nur noch von und oben im umlagerten Betulia. Kilometer westlich von Dothan und Kilometer östlich von Jerusalem. Так начинается голод. С утра просыпаешься бодрым, потом начинается слабость, потом начинается скука. Dann setzt der Verlust ein. Потом наступает потеря. Wirst immer verwirrter. Aber dann wirst du ruhig. Und dann beginnt das Entsetzen. А потом начинается ужас. Увиглалорат Холофернес. Da Holofernes die Leitungen hatte zerstören lassen, durch die die Stadt sich mit Trinkwasser versorgte, ist in der Stadt auch noch das Trinkwasser rationiert. Муаварим беофене вукар баир. In Briceni, als man dort mit den ca. 23.000 Juden, mit denen man nun schon seit über einer Woche unterwegs war, hin zum Dnister, wo man sie ertränken wollte, nun doch Halt machen musste. Auch den Männern, die den Zug überwachten, machte die Kälte nachts bis minus 31 Grad zu schaffen, ging man folgendermaßen vor. Man ließ die Juden auf dem Marktplatz einen Stacheldrahtzaun bauen. Dort sollten sie nun bleiben, bis es soweit ist, dass man zumindest die, die die Nächte überstanden hatten, und das würden ja so viele nicht sein, weiterziehen konnte. Nach Orher, nach Chimishlia und dann hin zum Dnister. Das Schlimmste war nicht nur die Kälte. Wir hatten ja keinerlei. Schlimm waren auch die Bauern aus den Dörfern oben im Gebirge, die gehört hatten, was in Britschen los ist. Und die mit ihren Pferdewagen in die Stadt kamen, sich an den Lagerzaun stellten und die Wachen anbettelten. Offizier, diese Kälte des Herrn wird den feinen Wintermantel. Bis man schließlich denjenigen, auf den der Bauer gezeigt hatte, beiseite nahm und... Das Ausziehen des Toten musste aber dann der Bauer selber erledigen. Und in Litzmannstadt sperrte man die Ausgänge von den Straßen, deren Leute man an diesem Tag nach Treblinka bringen wollte, zunächst mit Panzerspähwagen ab. Die LKWs, auf die die Leute dann klettern mussten, die standen dann hinter den Panzerspähwagen. Werden die Schlangen vor dem Bestattungsunternehmen immer länger? Fährt man die Leichen nun schon in offenen Karren zum Friedhof? Liegen immer öfter entkräftete Kinder auf den Gehwegen? Stehen immer mehr Männer auf den Straßen herum und finden kein anderes Thema als... Da ist ein Blondinchen und sie geht eine Klingel bei ihr. Sie geht zu der Tür, findet ihre. Sie geht zur Wohnungstür und fragt, wer ist da? Nur Herrscher, so geht's. Bist du stumm? Soll ich herausnehmen, die Hände in der Tasche? Soll ich bei dir Kälte die Hände aus der Tasche nehmen? Aber sie fährt gerade weg, gerade vor sein Nord. Der Herrscher rennt und rennt. Jerewan, hab ich seit 500 Schekal. 500 Schekal? Ja, da weiß ich doch. Hören Sie mal, müssen Sie das Kotelett unbedingt mit dem Daumen fressen? Herrscher zu sein, Freu. Und das ist noch mal so, der kleine Montel ist der kleine Montel für mich. Na klar. Warte. Gerade der. Gerade er. Du bist im August auf dem Markusplatz. Nun, was ist? Warum guckst du so um? Du guckst so düster. Und die Priester ziehen ihre Schreikleider an und als sie das Geschrei der Priester hört, Hilfe hätte man von niemandem zu erwarten. Gott hätte da sie in deren Hände gegeben, auf dass sie, bevor sie sich ihnen zur Verfügung stellen, es kommt ihr und sie ist Witwe und ist schön, ist die Tochter von Meraris und die Enkelin von Uz und die Urenkelin von Josef und die Ururenkelin von Osias und die Ururenkelin von Elias und die Ururenkelin von Jamnors und die Ururenkelin von Gideon, die Ururenkelin von, und das ist, was ihr Mann Manasse ihr hinterlassen hat. Viehherden und draußen vor der Stadt Güter. Schließt sich in ihre Witwenkammer ein, ging Judith in ihr Kämmerlein und er, der ihrem Vater das Schwert gegeben habe, der wüsste, wie straft man Feinde. Und es war nachts kurz nach 2:30, als Simeon seinen Bruder Levi weckte. Bruder, dir muss ich nicht erklären, was wir zu tun haben. Unsere Schwester Dina, die Hunde, darüber wächst kein Gras. Und los ging's mit gezücktem Schwert von Haustür zu Haustür. Und vor jeder Haustür waren es dieselben Dialoge. Zu wem wollen Sie? Zu meinem Mann? Och, wissen Sie überhaupt, wie spät es ist? Erwin! Oh Gott. Zu wem wollen Sie? Zu meinem Mann? Wissen Sie überhaupt, wie spät es ist? Fritz! Zu wem wollen Sie? Zu meinem Mann? Wissen Sie überhaupt, wie spät es ist? Wilhelm? Zu wem wollen Sie? Zu meinem Mann? Wissen Sie überhaupt, wie spät es ist? Gerhard! Hau ab! Hau ab! Hier sind zwei Verrückte, die wollen dir an den Kragen. Die Stadt im Schmerz der Beschneidung. Schaue wie damals auf das der Ägypter, auf der Assyrer her, die da mit ihren Wagen, Spießen, Geschützen, auf das der Feind gestraft werde durch sein eigenes Schwert, das seine Augen, wenn sie dann sie sähen, über ihn, ihrem Feind, die Herrschaft übernehmen. Es ihre Worte sind, die ihn betrügen. Betet, steht danach auf, ruft die Magd, dass die ihr helfe, den Sack und die Witwenkleider abzulegen. Legt den Sack ab und zieht ihre Witwenkleider aus, wäscht sich, salbt sich mit, flicht ihr Haar zu einem, setzt eine Haube auf und die ist und zieht danach ein schöneres Kleid, als einer Witwe zusteht, schmückt ihre Füße mit Schuhen, schmückt sich mit und findet auch noch Verwendung für ihren übrigen Schmuck und die Magd nehme den Schlauch mit dem Wein, den Krug mit dem Öl und den Sack mit dem Mehl, der Matze und den Feigenkuchen. Und sie gehen, gehen. Und sie, von denen sie am Stadttor bereits erwartet werden, wie schön sie ist, warum sehe ich das erst jetzt, wundern sich, dass sie so schön ist, fragen sich, warum sie das noch nie gesehen haben, fragen sich, was mit ihr über Nacht passiert, staunen, was so ein Aufputz aus einer Frau machen kann und so weiter, und fragen nicht, was sie vorhat, sondern lassen sie auf, dass es dir Amen, Amen. Ohne weiter nachzufragen, aus der Stadt. Sie aber macht bei dem, was da angestimmt wurde, weiter. Betet weiter und geht nun, es wird bereits hell, mit der Magd bergabwärts. Da treten aus dem Gebüsch beiderseits der Straße Bewaffnete. Das sind sie also, seine Soldaten. Fallen sie an, umstellen sie, stellen ihr die üblichen Fragen. Sie kommen woher? Sie wolle wohin? Sie sei eine Hebräerin. Sei von denen, die von ihnen bald besiegt werden, geflohen. Wolle ihn einweihen in die Geheimnisse der Stadt. Denn kein Assyrer solle bei deren Einnahme sterben. Wolle zu Holofernes. Und die Soldaten, auch sie. Und so etwas hier in dieser Einöde. Wie alt wird die sein? Und so weiter wundern sich, staunen mehr über das, was sie da sehen, als was sie da hören. Und Leute mit solchen Absichten, schätzt unser Holofernes. Du könntest bei ihm Glück haben. Und führen sie zu den Zelten Holofernes und lassen ihm melden, was sie ihm da bringen. Und er, da steht sie nun vor ihm. Seine Augen. Und sie sieht ihn nun unter diesem Purpur, Gold, Smaragden und da ein Edelstein, da ein Edelstein, da ein Edelstein und da seines Baldachins sitzen und bückt sich, macht vor ihm einen Knicks, einen Diener und fällt vor ihm auf die Knie. Und er? Sie solle sich nicht fürchten, jemandem, der sich seinem König Nabusche zu meiner Grenze unterwerfe, hätte er noch nie ein Leid angetan. Und hätte ihr Volk ihn nicht so verachtet, hätte er nie den Speer erhoben gegen es. Aber sie solle sagen, was der Grund wäre, dass sie ihr Volk verlassen und zu ihm gekommen wäre. Den Nabusche zu meiner Grenze ausgeschickt hätte es denen, die gegen ihn sind, heimzuzahlen. Er könne seinem König nicht nur allein Menschen, auch Vieh als Besitz zuführen. Erschreckt wäre ihr Volk vor ihm, weil es wüsste, es hat seinen Gott erzürnt und Durst, großen Hunger litt es deswegen. Und umkommen müsse es, weil es gegen das Verbot seines Gotts Vieh schlachten würde, um dessen Blut zu trinken. Und es das ist, was in diesen Tagen eigentlich Gott zustünde. Korn, Weizen, Öl. Sie wäre zwar abgefallen von ihrem Volk, aber nicht von ihrem Gott. Und ihr würde sich Gott offenbaren, wann er ihnen für ihre Sünden den Lohn geben würde. Doch ihm würde ihr Gott sich erkenntlich zeigen. Würde er tun, was seine Magd ihm... Ich, Holofernes, führe dich durch Jerusalem. Kein Hund würde ihn anbellen, machte er das Volk Israel zu seiner Herde Schafe. Meine Beste, war, als ich in Erscheinung trat, nicht alles schon entschieden. Du, Holofernes, dringst nie ein in die Seele eines Menschen. Was denn sonst wird von mir erwartet, als diese Bosheit, die jedermann mir ansieht? Ging es nicht rasch genug, mich endlich blutbefleckt zu sehen? Das passiert durchaus hin und wieder einmal, dass ich vom Pferd aus in Menschenaugen gucke. Du da unten im Dreck? Ja, warum soll dein Wunsch, mich eines Tages zu vernichten, nicht doch in Erfüllung gehen? Was wisst ihr schon von einem, der mit einem Harnisch zu Bett geht, der das ganze Leben gegen sich hat, sich durchsetzen muss, wieder die Natur, alles abwägen, durchschauen, umorganisieren und besser. Man bleibt dabei den anderen unsichtbar. Nicht, dass ich mich nicht danach sehne, einer von euch zu sein. Einer, auf den es nicht so ankommt, bei dem man alles nicht so genau nimmt. Das Leben plätschert so dahin, fahrlässig. Gutmütig lässt man sich durchs Gedränge schieben, schüttelt Hände, hält anderen seine Hände hin, damit andere sie schütteln, bis man schließlich in eine bequeme Grube fällt. Ich soll aufhören zu töten. Das heißt, ich soll, um anderen das Leben zu schenken, mich selber töten. Ihr wollt frei und glücklich sein. Aber was habe ich davon, der von Macht und Eroberung lebt? Was meinen Sie? Wird die Welt wirklich, sollte ich mich jetzt fallen lassen, erlöst? Was denn? Ich, ein Ausgestoßener, soll um Einlass bitten. Holofernes, mich hat vorhin, als ich eintrat, dein Lächeln enttäuscht. Es war so zart, so flüchtig, so leicht. Das war das Lächeln von einem, dem Güte, Mitleid durchaus nicht unbekannt sind. Mir ist unvorstellbar, dass einer wie du so lächeln kann. Dorthin führe man sie, wo sie zu bleiben habe. Seine Schätzekammer. Und dass man sie versorge mit Essen. Sie, da ihr verboten wäre, von seinen Speisen zu essen, hätte sie etwas, von dem sie essen wolle. Und was ist, hat sie, was sie sich mitgebracht, aufgezehrt? So war er, Holofernes, lebe, würde durch sie Gott wissen lassen, was er vorhat. Aber das müsse man ihr gestatten, dass sie morgens, abends weggehe von den Zelten, um für sich zu sein, zu beten. Und schon am Abend. 3 Tage gestatte ich ihr, sich ihrem Gott zu widmen. Geht sie herum in dem Tal unterhalb Betulias, da ein Bach, der Bach, aus dem die Stadt ihr Trinkwasser bezieht. Sie wäscht sich und er gebe ihr das Glück, ihr Volk zu erlösen. Betet, geht zurück zu den Zelten, bleibt unberührt, hält sich rein und isst erst etwas nach dem Einsetzen der Dunkelheit. Doch 4 Tage später er, zu einem von denen, die ganztägig um ihn herum sind. Ob es jetzt nicht Zeit ist, dass die Hebräerin zu ihm käme? Wie stünde er da, bei seinen eigenen Leuten? Würde die von ihm gehen und sie wäre noch immer die, die sie jetzt ist? Hätte einem Mann gezeigt, sie wäre klüger als er und er, der sie holen soll, zu ihr? Der sie zu einer höher gestellten mache, zu seinem Herrn zu gehen. Man würde essen und trinken, die gute Laune steigen. Man würde essen und trinken, die gute Laune steigen. Essen, trinken, gute Laune. Essen, trinken, gute Laune. Daraufhin, sie, wie er darauf käme, dass sie seinem Herrn sich vorenthalten wolle. Von Herzen und ihr Leben lang würde sie tun, worauf es ihm ankäme. Und steht auf, schmückt sich und betritt noch vor seinem Diener das Zelt und steht nun vor ihm. Seine Augen, seine Augen, seine Augen. Nun kommen sie nicht mehr von ihr los. Sie solle sich setzen, trinken, bester Laune sein, denn von ihm hätte sie nun nichts mehr zu befürchten. Sie, ja, Herr, so würde sie beste Laune haben, denn ein langes Leben, aber das hier wäre das ganz Oberste. Und isst, trinkt von dem, was die Magd ihr bereitet. Und er schließt sich ihrer guten Laune an, trinkt mehr, als er je getrunken hat. Und da es bald spät ist, gehen die, die tagsüber um ihn herum sind, auch sie sind betrunken, in ihre Zelte. Und einer von seinen Dienern, auch er ist betrunken, schließt, verhängt. Bitte nicht stören. Sein Gemach. Und er, bei dem schwach sind wir alle, auch Frauen. Sie sei jetzt, was sie ist, eine Frau. nichts anderes, dass er sich nähme dieses Leibes Schätze? Betrunken wie er ist, liegt nun bereits schlafend auf seinem Bett und sie beordert ihre Magd zu sich. Sie sollen draußen vor dem Gemach, schickt sie weg und er, der versichert habe, er würde die Stadt Jerusalem erhebe. Nun stärke er sie, helfe ihr, dass sie vollende, was sie sich vorgenommen, betet erneut unter Tränen, betet unter Tränen bis und tritt dann an eine der Säulen, die den Baldachin seines Bettes stützen, da sein Schwert. Es hängt an der Säule, langt es herunter und zieht es aus der Scheide, tritt an das Bett, packt den Schlafenden am Haarschopf und du mache mich in dieser Stunde stark, betet erneut und lässt mit aller Kraft das Schwert zweimal heruntersausen auf in seinen Hals, schneidet danach endgültig den Kopf ab, wälzt ihn Holofernes, danach aus dem Bett, reißt vom Baldachin einen Vorhang herunter, nimmt diesen an sich, übergibt draußen vor dem Gemach den Kopf der Magd, sie verstecke ihn in dem Sack, in dem ihr Essen war, und geht mit der Magd, als gingen sie nun wieder beten aus dem Zelt, und sie gehen, so wie man geht, wenn man etwas tut, was man öfter tut, durch das Tal und gehen und gehen. Judith von Lothar Trolle. Mit Corinna Harfuch als Judith, Silvester Groth als Holofernes, Andreas Grothgar und Max Volkert Martens als Chronisten, Peter Matic und Ernst August Schäppmann als Erzähler, Albert Kitzel als jiddischer Erzähler, Hans-Peter Hallwachs als Baal Shem, Bert Oberdorfer als Josef Roth, Mark Zack als Isaac Babel, Dimitri Alexandrov als Daniel Harms, Frank Felsen als hebräischer Sprecher, Omar El-Saidi als arabischer Sprecher, Jürgen Holz als Witzeerzähler. In weiteren Rollen Dirk Borchardt, Wolfgang Rüther, Therese Dürrenberger, Robert Dölle, Susanne Barth, Sigrid Burgholder, Ulrich Haß, Dimitri Tellis, Martin Brambach, Volker Lippmann und Hans Krämer. Chor, ein Vokalensemble. Komposition, Pierre Oser. Technische Realisation, Karl-Heinz Stevens, Wolfgang Rixius und Katrin Fidorra. Regieassistenz, Hanna Steger. Regie, Walter Adler. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Hessischen Rundfunk 2014.